Thomas und Thomas. Wir waren uns immer einig, brauchten uns nie abzustimmen. Wir konnten und haben uns bedingungslos vertraut, genau so, wie wir uns auf uns gegenseitig blind verlassen haben. Ja, wir waren synchron wie ein Uhrwerk, bis er sich eines Tages unvermittelt von mir abwendete und mir fortan mein Leben lang zur Last fiel. Thomas und ich sind in Frankfurt geboren. Dort gingen wir auch gemeinsam in den Kindergarten und in die Schule. Wir haben eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Unser Vater war Arzt, unsere Mutter Krankenschwester. Sie bauten gemeinsam eine Praxis auf, die sie bis zu dem frühen Tod meines Vaters betrieben. Sie hat seinen Tod nie verwunden, hat sich ertränkt und sich erlöst. Wir waren uns immer ähnlich. Nein, wir waren uns immer gleich. Mimik, Gestik, Aussehen, Ausdruck, Sprache, Kleidung, Vorlieben, Abneigung, alles, bis auf zwei Dinge. Unsere Namen und was er mit rechts tat, tat ich mit links. Wir redeten nicht, wir dachten miteinander. So wie ein altes Ehepaar nicht miteinander sprechen muss, um sich etwas mitzuteilen, reagierten wir bereits auf die Gedanken des anderen, bevor dieser seine Gedanken in Worte fasste. Eine Aussprache der Gedanken fand nie statt. Dass wir anders waren, wurde uns zuerst in der Schule bewusst. Sie haben uns immer ignoriert, nicht beide, immer nur einen von uns, der andere wurde ausgegrenzt, übergangen, schlichtweg übersehen. Wurden die Kinder in der Klasse durchgezählt, sind wir nur als eine Person registriert worden. Offenbar war der eine von uns für sie immer unsichtbar, eine transparente Hülle über den Körper des anderen. Obwohl wir beide Opfer der Missachtung waren, machte es Thomas betroffen. War er es doch, dessen einziges, sein persönliches Alleinstellungsmerkmal, das zu seiner Ansprache genutzt werden konnte, sein Namen nie ausgesprochen wurde. Man möchte angesprochen, gesehen werden, um zu sein. Der lebt, dessen Namen genannt wird. Er konnte sich durch das nicht gesehen werden, nicht mehr selbst erzeugen, weiterleben. Erst später wurde mir bewusst, warum. Thomas war Opfer unserer Synchronität. Die synchrone Aussprache unserer Namen verdeckte seinen Namen unter meinem. Er war mit seinem Namen nie hörbar. Er litt offenbar sehr darunter, für sich allein, heimlich, unbewusst, denn sonst hätte ich etwas wahrgenommen. Die Erkenntnis kam mir zu spät. Ebenso wie die Welt ihn, hat er sich aufgegeben. Es kam plötzlich und unerwartet. Auf einmal war er weg, ausgeflogen, auch für mich nicht mehr da, nicht kontaktierbar. Ich habe damit nicht Thomas, ich habe Thomas als Teil, als eine Hälfte von mir verloren. Er ging von mir so, wie man sagt, man hätte seine rechte Hand verloren und meint, seinen besten Mitarbeiter in der Firma verloren zu haben. Nur war er nicht nur nicht meine eigene rechte Hand, sondern meine eigene rechte Seite. Ich war plötzlich halbseitig gelähmt.